Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, da sind wir wieder, schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Die Fernsehzuschauer sehen es. Es steht hier geschrieben, es heißt Geheimnisse. Ich möchte mich mit euch über eure Geheimnisse, vielleicht eure tiefsten Geheimnisse unterhalten. Was habt ihr noch niemandem erzählt? Vielleicht ist es so verborgen, dass eure gesamte Umwelt, wenn jemand davon erfahren würde, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde. Was auch immer. Oder vielleicht habt ihr schon mal ein Geheimnis verraten und könnt mir erzählen, was daraus geworden ist. Also, das Thema heißt heute ganz allgemein Geheimnisse. Ich möchte mit euch über eure Geheimnisse reden. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, die ist nicht geheim, sondern die lautet 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Erster heute Nacht ist Tom. Hallo Tom. Yeah. 25 Jahre alt. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Danke, danke. Also wie immer muss ich halt auch mal zu deiner tollen Sendung gratulieren. Vielen Dank. Und besonders zu deiner tollen verbalen Art, die du also hast. Dankeschön. Ich finde es faszinierend, wie du immer so die Gespräche leitest. Ja? Sehr nett von dir. Danke. Das ist schon mal ein guter Einstieg jetzt für unser Gespräch. Ja. Ich bin in guter Stimmung jetzt. Ja. Also kannst du losgehen. Wunderbar. Ja, also mein Geheimnis, wie du schon gesagt hast, da schlagen die Leute die Hände mit dem Kopf zusammen. Ich glaube, bei mir wäre das noch viel schlimmer, da würde die ganze Welt irgendwie zusammenbrechen. Sag los. Mein ganzes Umfeld also. Mach's also, nicht so spannend. Gesagt, ich bin 25 ja. Und wie ich 21 Jahre alt war, ging es mir nicht so gut, finanziell, seelisch, Freundeskreis hergesehen und so. Ich hatte Schulden. Ich habe schon immer so eine leichte Biader halt auch. Ja. War dann halt auch mal so in so einer Sauna gewesen, da hast du ja auch schon drüber geredet. Und da habe ich gemerkt, dass die Männer halt extrem irgendwie auf mich abfahren, ja, also besonders halt auch die Älteren. Und dann habe ich mich mit so einem unterhalten, der hat mir das dann erklärt, so, pass auf, machst du Anzeige, die Zeitung, ganz easy, und dann brauchst du eine Wohnung, ein bisschen Zeit, die kommen dann von allein. Ja, das habe ich dann gemacht, das ging super, ich habe mich dann also quasi angepriesen für von Mann zu Mann. Also hast du dich quasi selbstständig gemacht als Callboy. Richtig. Ja. Aber dazu muss ich sagen, ganz von vornherein, seit 6 Jahren bin ich heute in einer sehr glücklichen Beziehung halt auch. Mit einer Frau? Ja. Mit einer Frau. Ich habe eine leichte Biader, Alter, aber nicht extrem, also noch ganz schwach, ja. Ab und zu packt mal einen, aber dann ist auch wieder gut. Das heißt, du bist seit 4 Jahren jetzt geheim, ganz geheim Callboy? Richtig, vor 2 Jahren habe ich aufgehört damit, weil in den vergangenen 2 Jahren ist das Geschäft sehr gut gelaufen. Hat sich ein besonderer Kunde halt rauskristallisiert, der ist halt immer öfters gekommen. Und am Ende war das dann so, dass ich halt eigentlich mich nur von ihm ernährt habe. Ach so. Er kam dann 2-3 Mal die Woche oder so öfter und hat auch immer ein bisschen mehr dagelassen. Und, aber den hast du jetzt im Moment nicht mehr. Doch, doch, doch. Doch, ach, den hast du noch. Du hast das Geschäft zugemacht und hast bis heute diesen einen Kunden. Geht noch weiter, ja. Und ich konnte mich dann so relaxieren in der Zeit, halt, dass ich mir dann halt einen super Job gesucht habe. Ich bin also in der Top-Stellung so, ja. Ich kann mich nicht beklagen. Also einen ganz seriösen Beruf. Wir müssen den jetzt nicht nennen, um dich nicht erkennbar zu machen, aber einen ganz seriösen Job. Absolut. Full-Time-Job. Absolut, ja. Ja. Und aber ihn hab, also ich habe dann ganz aufgehört erstmal. Er hat mir dann Briefe in den Briefkasten geschmissen, Kärtchen geschrieben und so weiter. Und dann habe ich mich bei ihm gemeldet, ob er nicht noch kommen könnte. Ja, und so ist es dann heute noch. Er kommt 2-3 Mal die Woche. Ich nehme mir dann frei auf der Arbeit, 1-2 Stunden, haue ich dann ab, sage ich dann irgendwas, kein Problem. Und dann kommt er, besucht mich, bleibt ein bisschen und geht wieder. Wir gehen auch mal aus, abends essen und so weiter. Er bleibt sicherlich nur ein bisschen, sondern ihr habt dann auch Sex miteinander. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Wie viel Kohle kriegst du für jedes Mal? Also, wie soll ich das sagen? Sag ganz einfach eine Zahl. 200, 300, 400 Mark? Ja, 400, 500 Mark. Das ist natürlich viel. Und das zwei, dreimal die Woche? Ja, und es ist nicht lange, also es ist höchstens 20 Minuten oder so. Und du bist aber in diesen Mann überhaupt nicht verliebt oder so? Nein, er ist für mich ein guter Freund. Ein guter Freund mittlerweile geworden? Ja. Und das ist eine sexuelle Beziehung. Ist denn dieser Mann in dich verliebt? Liebt dieser Mann dich? Ja, sehr. Also das merke ich also auch. Ja, ich würde ihm also ab und zu auch gerne mal sagen, Mensch, hör mal zu, du bist doch ein bisschen blind halt auch. Ja. Warum sagst du es ihm nicht? Weil ich ihm nicht wehtun mag. Na gut, aber wenn du sagst, er ist ein guter Freund von dir, musst du ihm das so sagen. Hm. Weil er sich irgendwie lässt mich halt doch halt footbrocken, verstehst du, von der anderen Seite. Das ist halt ganz komisch, ja. Es ist ja auch sehr verlockend, halt so sein Geld, viel Geld nebenher zu verdienen. Also ich kann dir das sagen, ich habe dann irgendwann mal die Wohnung gewechselt, da hat mir dann bei der Einrichtung geholfen und fast alles wurde finanziert. Ja. Wie alt ist der Mann? Der ist so um die 60. Um die 60. Und gut situiert? Ja, er kommt von einer guten Stellung. Und ist er denn schwul oder lebt er auch ein Doppel? Lebt in der Familie. Also. In der Familie. Also sind ja die beiden Richtigen zusammengekommen, ne? Ja, wobei... Ja, ist halt wie du gesagt hast, ein guter Freund müsste ihm eigentlich halt auch sagen, ja, aber ist irgendwie halt komisch, ja. Und das Krasse ist ja auch dabei, dass ich halt auch eigentlich glücklich bin, ja. So, darauf wollte ich jetzt hinaus. Du sagst, dass du auch seit vielen Jahren eine Beziehung zu einer Frau hast, nebenher, die von all dem überhaupt nichts ahnt. Ja. Du bist ja super hetero und macho wahrscheinlich. Nee, nicht macho. Ja, aber der super hetero in der Beziehung. Ich war jetzt nicht auf den Mund gefallen oder so, aber ich bin eigentlich ja wirklich der zurückhaltende Typ, ja. Okay, aber der super hetero. Und alle Freunde, Freundeskreis, Verwandte und so denken, der Tom, der steht da Frauen, das ist ein Reißer bei Frauen. 0,00. Ja, absolut. Wie hast du das denn nun all die Jahre, vor allen Dingen, als du das auch noch professioneller gemacht hast und viele Männer empfangen hast, hast du das so gewissensmäßig auf die Reihe gekriegt? In dem Moment war nur das Geld wichtig, ja. Es mussten Schulden abbezahlt werden, es waren falsche Freunde da, es war eine ziemlich schlimme Zeit halt auch gewesen. Gut, das kann man so vielleicht noch erklären, was das eine betrifft, aber ich frage nach dem Gewissen deiner Freundin gegenüber. Eigentlich nicht gut. Nicht gut, bis heute nicht gut. Bis heute nicht gut. Ich meine, sie profitiert ja sekundär davon, aber das ist trotzdem nicht in der Zeit der Wahrheit. Was meinst du denn, was die sagen würde, wenn die das erfahren würde? Diese vielen Jahre, die du da hinter dir hast. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Die würde dich wahrscheinlich sofort verlassen. Ja. Und vor allem die Familie und alles. Also es ist ja echt harmonisch eigentlich alles. Ein großer Verwandtenkreis. Hast du denn nebenher, außer diesen professionellen Verbindungen zu Männern, ich sag's jetzt mal professionellen Verbindungen, hast du ab und an auch noch eine Affäre so auf wirklich freundschaftlicher Basis mit einem Mann? Nein. Das nicht? Nein. Also von der sexuellen Seite her gesehen nicht, nee. Das nicht? So Freunde ist ganz klar, ne? Aber sonst so überhaupt nicht. Würde ich auch nicht machen ohne Penning, sage ich ganz ehrlich. Ohne Kohle kein Sex mit Männern? Ohne Kohle nichts los, nee, ehrlich. Aber mit Kohle macht es dir dann auch einen gewissen Spaß? Ja. Ich stelle mir vor, dass das in den Jahren früher sehr kompliziert war, das zu vertuschen und jetzt eigentlich immer doch noch, ne, wenn der dreimal in der Woche zu dir kommt, deiner Freundin gegenüber meine ich, oder überhaupt. So. Ja, das war schlimm, weil wir waren auch eine Woche schon in Urlaub gewesen zusammen, da habe ich gesagt, ich bin dann auf Lehrgang, habe dann alles bezahlt, wir waren in Italien gewesen, es war wunderschön, ja. Aber lass mich trotzdem fragen, bevor du das noch weiter beantwortest, kommt man sich nicht blöd vor, wenn man so ausgehalten wird? Auf der Basis, dass der andere einen liebt und man ihn eigentlich nicht zurückliebt? Nein. Du meinst, ob ich mir blöd vorkomme? Nee, ich weiß es nicht. Ich hätte an deiner Stelle auch noch schlecht... Du musst ja verstehen, er wusste ja, warum er zu mir kommt. Ja? Und er weiß es ja auch heute noch, warum er zu mir kommt. Gaukelst du ihm denn Liebe manchmal vor? Nein. Das nicht? Nein. Ich sage, ich habe ihn gern und so, ist ein guter Freund. Ich sage aber nicht, ich liebe dich. Oder verstehe. Nicht. So, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, als du gesagt hast, ich war mit ihm im Urlaub. Die Frage, die dahinter steckte, war, kriegst du das immer alles so kaschiert deiner Freundin gegenüber? Ja. Also ich hatte auch damals dann gesagt, dass ich halt einen Job habe, bin dann halt zu Hause geblieben, ganz einfach. Also, und du hast auch nie Sorge gehabt, dass irgendjemand aus deinem Bekanntenkreis vielleicht da mal auf die Schliche kommt? Es hätte ja ein Kunde zu dir kommen können, vielleicht dein Onkel, oder? Ich habe das immer sehr geschickt gemacht. Du hast es sehr geschickt gemacht. Also, das kann man schon umgehen, das Problem. Willst du mit dieser Frau zusammenbleiben? Natürlich, ich bin oberglücklich. Ich möchte auch irgendwann aufhören, weil er fängt jetzt ganz extreme Wünsche an. Wenn wir jetzt eine Wohnung kaufen und so, dass ich bei ihm mehr in der Nähe bin. Ich muss auch dazu sagen, jetzt, weil wir hier gerade um so viel Geld reden und so, ich hatte auch zu der Zeit andere Kollegen, sag ich mal, kennengelernt. Da gibt es noch viel schlimmere Dinge. Die haben komplette Privatwohnungen bezahlt bekommen, Autos, alles Mögliche. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, aber es hört sich unwahrscheinlich an, aber ist wahr. Ja. Ja. Es gibt Leute, da spielt Geld keine Rolle. Ja, ja, natürlich, natürlich. Aber dann nochmal die Frage, du kommst hier nicht ab und zu so wirklich wie eine Hure vor? Nein. Nein? Nein. Ja. Weiß denn dein dieser ältere Herr, weiß der, dass du in einer festen Beziehung mit einer Frau bist? Ja, der weiß ja. Es. Er sorgt auch dafür, dass es harmonisch bleibt. Ja. Also es gibt ja noch Zeiten, wo er weiß, denn, dass sie denn da ist oder so, dann meldet er sich auch nicht, ja. Und kannst du dir vorstellen, dass vielleicht in absehbarer Zeit du dieses Doppelleben, dieses geheime Leben ganz abschließen wirst? Ja, weil ich bald genug Geld habe, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und dann lässt du ihn da fallen, obwohl... Nein, das auf keinen Fall. Also ich werde immerhin noch sein Freund bleiben, das ist ganz klar, aber... Aber du würdest nicht mehr mit ihm ins Bett gehen, wenn du keine Kohle mehr dafür kriegst? Nee, ich würde es überhaupt nicht mehr machen. Überhaupt nicht mehr? Mhm. Ja. Weil ich weiß gar nicht mehr, wo... Ich will jetzt echt nicht hier den Poll raushängen lassen oder so, aber es ist schwer dann auch zu zeigen, wo das Geld herkommt. Mhm. Alles, ne? Ich sage dann immer, das hat dann Bonus gegeben und Weihnachtsgeld und so weiter. Genau, deine Freundin, die dich ja nur sehr gut kennt und dein eigentliches Leben gut kennt, ist da sicher ab und zu schon mal skeptisch gewesen. Ne? Ja, natürlich. Ja. Aber ich muss sagen, die Stellung, die ich habe, die könnte es widerspiegeln. Ja, verstehe. Mhm. So. Ja. Also das ist ja nun in der Tat ein großes Geheimnis, ein großes Doppelleben. Und passt wie die Faust aufs Auge zu unserem Thema heute Nacht. Ne? Absolut, würde ich mal so sagen, ja. Also in deinem Interesse, ich glaube so für dein eigenes Empfinden, würde ich dir wünschen, dass du das bald wirklich reduzierst oder das ganz sein lässt. Naja. Ja, glaube ich schon. Vor allen Dingen wirklich auch im Verhältnis zu deiner Freundin und wie du ihr gegenüberstehst. Ich meine, das ist ja schon so schlimm, was da angerichtet wurde, dass zumindest jetzt, vielleicht ab jetzt, eine neue Grundlage vielleicht entsteht. Ich hatte mir damals die Goldfenster gesetzt und hatte gesagt, wenn ich dann mal heirate oder so, oder ist vielleicht ein Kind unterwegs oder so, irgendwann mal später, dann muss es sein. Ja. Weil das kann man nicht mehr verantworten, würde ich mal sagen. Kann man jetzt schon nicht verantworten. Natürlich nicht. Ich würde sie überhaupt nicht verharmlosen. Ja. Natürlich nicht. Ich bin ein Luder. Ja. Du bist ein Luder. Ich habe mit einem Luder gesprochen namens Tom, 25 Jahre alt. Ja. Danke für deinen Anruf und danke für dein Vertrauen, mir das zu erzählen. Kein Problem. Alles Gute. Gerne gemacht. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht, Geheimnisse. Gerade haben wir nun schon ein fulminantes Geheimnis gehört, was Menschen so machen. Ich will da auch gar nicht groß überrichten. Erzählt es mir ganz einfach, was ihr so mit euch herumtragt, was vielleicht sehr pikant ist, sehr prekär. Was niemand weiß, was niemand ahnt, wo, wie es gerade bei Tom der Fall war, wo vielleicht die Freundin, der Freund, die Familie aus allen Wolken fallen würde, wenn sie es erfahren würden. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen übrigens, kleiner Hinweis noch in eigener Sache, sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio zu hören bei 1 Live. Jetzt bin ich verbunden mit Frage in meine Regie. Mit Rüdiger. Und Rüdiger ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Rüdiger. Du willst mir auch über ein Geheimnis erzählen. Ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich mich vor etwa einem halben Jahr mit AIDS angesteckt. Wo hast du dich angesteckt? Ja, ich bin verheiratet, muss ich dazu sagen. Mhm. Vor 2 Jahren habe ich meine Frau kennengelernt. Mhm. Ein halbes Jahr später haben wir geheiratet. Ja, und dann bin ich nach gut einem Jahr verheiratet sollen. Fremdgegangen. Das war eigentlich auch nicht geplant. Ich habe da eine im Internet kennengelernt. Eine Frau? Ne, das kennst du sicherlich bei AOL zum Beispiel. Ja, oder? Eine Frau. Eine Frau, ja. Und ja, mit der habe ich mich getroffen nach mehrmaligen Chatten. Also das waren schon gut ein paar Abende, wo ich mit der gesprochen hatte über das Internet. Und waren auch persönliche Sachen schon, aber halt nichts weiter. Es war einfach eine gute Freundin so ungefähr. Lass mich gleich zwischenfragen. Warst du in der recht jungen Ehe schon unzufrieden oder unbefriedigt, dass du in den Chat gegangen bist und hast Frauen angebaggert? Ja, nö, das eigentlich gar nicht. Das Chatten, das war nur nebenbei. Ich mache viel mit dem Computer, auch beruflich. Und ja, dann chattet man nebenbei, wenn man irgendwas downloadet zum Beispiel, dann kann man nebenbei chatten. Es war nicht darauf angelegt, eine Frau kennenzulernen im Chat? Nee, gar nicht. Es war einfach nur so ein normales Unterhalten. Und ja, wie gesagt, da habe ich mich dann auch getroffen. Ne, sie hatte auch gesagt, nach mehrmaligem Unterhalten und so, man könnte sich ja mal kennenlernen. Ich habe auch gesagt, dass ich verheiratet bin. Aber immerhin, dieser Schritt, den Schritt dann zu tun, sich mit einer fremden Frau zu treffen, das ist ja schon krass, ne, wenn man frisch verheiratet ist. Ja, gut, okay, aber ich habe mir da nichts weiter drunter vorgestellt. Das war wirklich im Prinzip nur ein Kaffee trinken sozusagen. Ja. Und ja, ich weiß auch nicht, wie es dann nachher passiert ist, so wie ich einfach mit ihr ins Bett gegangen bin, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ne, ich könnte mir das für heute wirklich an den Hintern halten. Ne. Und ungeschützt ins Bett gegangen bist. Ja, ungeschützt. Mhm. Sie sagte, sie nimmt die Pille und dann war mir das nachher auch egal. Mhm. Habe ich gedacht, einmal, da kriegt kein Hahn nach, so ungefähr. Mhm. Naja, jedenfalls, wenn ich mit mehreren Bekannten, habe ich mich unterhalten und so weiter, so wie das mit AIDS, das kam, weil im Fernsehen so eine Serie lief. Und wir hatten so einen Männerabend und da haben wir uns darüber unterhalten, ach, wir können ja auch mal alle los, können uns mal testen lassen. Das kann man ja beim Kreislauf kostenlos machen. Mhm. Da ist das ja auch anonym, da gibt man ein Kennwort an, bei mir war es Rocky. Und da kann man dann, ja wie gesagt, sich untersuchen lassen. Ja. So, und das hast du gemacht und der Test war positiv. Bei mir war er positiv und bei allen meinen Bekannten negativ. Die prallt dann auch damit rum, ach, ich habe mein Testergebnis und ach, wie lustig und so weiter. Und dann haben die mich gefragt, wie das dann bei mir aussieht. Ja, und ich habe immer gesagt, ich habe mein Testergebnis und nicht. Gut, dann geh mal bitte ganz nah ans Telefon. Ich habe etwas Mühe, dich zu verstehen. Ja, ich sagte dann, ich habe mein Testergebnis noch nicht. Mhm. Und dann haben die sich auch damit zufrieden gegeben. Bloß mein Problem ist, vor einem Vierteljahr hat meine Freundin mir erzählt, dass sie schwanger geworden ist. Ich wusste davon ja nicht. Ich wusste ja nicht, dass ich AIDS hatte. Das habe ich ja. Also wir halten fest, deinen Freunden hast du es noch, du hast es noch keinem erzählt. Die haben ihren Test gemacht und die haben gesagt, wir sind negativ und du ziehst es so vor dich hin. Richtig. Ne? Jetzt hast du mir gerade gesagt, du hast dich vor einem halben Jahr angesteckt. Ja. Ne, das heißt, der Test ist noch gar nicht so lange her jetzt, dass du ihn hast machen lassen. Ne, den habe ich vor 4 Wochen wiederbekommen, das Ergebnis. Verstehe. Hast du denn dann mit einem Arzt geredet und einen weiteren Test gemacht? Oder nee, das noch nicht. Also ich habe das noch niemandem erzählt. Ich habe auch Angst, wenn ich das meinem Hausarzt erzähle, dass meine Frau das mitbekommt. Weil die ist bei den Gleichen und muss ja nur wegen ihrer Schwangerschaft öfter mal hin. Und das Problem ist, ich habe Angst, ihr das zu erzählen, weil sie ist vor einem Vierteljahr von mir schwanger geworden. Verstehe. Und ich weiß, ich habe Angst um das Kind, ich habe Angst um meine Frau, ich weiß auch nicht, wie ich ihr das sagen soll. Wie oft hattest du denn Sex mit dieser Bekanntschaft? Einmal nur? Einmal? Ja, ein Abend, sagen wir es so. Also das ist ja wirklich mal wieder ein guter Beweis dafür, dass es eben nicht nur die Schwulen betrifft, sondern eben auch die ganz normalen Heterosexuellen. Ja, nee, das kann ja jedem passieren. Das kann jedem passieren und auch an dich jetzt nochmal, ich sage es, obwohl es schon zu spät ist, als 38-jähriger Mann, muss man wissen, dass man dann mit Gummis ins Bett geht, mit einer fremden Frau. Ja, das Problem ist, jeder denkt, das passiert immer anderen Leuten. Ich habe das dann schon oft im Fernsehen gesehen, ich gucke deine Sendung ja auch schon seit längerem. Und da haben ja schon viele erzählt von ihren Beziehungen und Fremdgehen und so weiter. Genau, und ich checke jedes Mal aus, wenn ich das höre, dass ihr ohne Gummis was gemacht habt. Richtig. Ne? Und zu Recht auch, ne? Richtig. Los. Also, Rüdiger, jetzt finde ich Folgendes ist ganz wichtig. Also, der Arzt unterliegt ja nur einer Schweigepflicht. Oder wenn du nicht zu dem Arzt gehen willst, dann such dir einen anderen Arzt. Geh zu einem Arzt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du das da in der Kreisverwaltung oder wo immer du das hast machen lassen, wie das da geht. Wie viele Tests die machen, wenn der erste positiv ist. Geh zu einem Arzt, berate dich mit ihm, lass dich nochmal testen, damit man wirklich hundertprozentig sicher sein kann, dass es so ist. Im Moment weißt du es ja eigentlich noch gar nicht genau hundertprozentig. Na gut, also ich habe dem Ergebnis jetzt mal, beziehungsweise ich traue mich auch nicht, einen neuen Test zu machen, sagen wir es so. Ich hoffe ja immer noch, dass es nicht so ist. Gut, aber das kannst du nur, vielleicht erweist es sich auch als Irrtum, aber das geht nur, indem du das jetzt thematisierst und indem du mit einem Arzt darüber redest. Du kannst jetzt nicht die Augen verschließen. Und ich finde wirklich, wirklich, also so schlimm das jetzt auch alles ist, deine Frau hat das absolute Recht, das jetzt zu erfahren, das zu wissen. Ja, bloß, ich habe auch Angst, dass sie mich dann verlässt. Und ja, ich weiß, es ist eine Katastrophe, aber deswegen, ich finde, der erste Schritt ist, dass du dich mit einem Mediziner berätst, dass du nochmal einen Test machst, dass der bestätigt wird oder hoffentlich nicht bestätigt wird und dass du dann mit deiner Frau redest. Du kannst das nicht auf Dauer verheimlichen. Nee, sie fragt mich auch jetzt schon, ne, wie das so aussieht, ob ich keine Lust habe, mit ihr ins Bett zu gehen. So, das ist nämlich meine nächste Frage. Schläfst du noch mit deiner Frau? Nee, seitdem ich das Ergebnis habe, nicht mehr. Aber vorher hast du mit deiner Frau geschlafen? Ja, vorher waren ja keine Bedenken. Ich hatte das, bin ich ganz ehrlich. Mensch, den Abend war das gut, das hatte ich auch vergessen. Mhm. Das ist bei mir auch so im Kollegenkreis, da redet eigentlich keiner drüber, das ist keine Frage. Wenn ich das meinen Kollegen erzähle, dass ich fremdgegangen bin, die kratzen mir ein Auge auf, hätte ich bald gesagt. Gut, die sind aber jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber du hast vorher mit deiner Frau natürlich geschlafen und auch ungeschützt geschlafen. Das heißt, du kannst sie eventuell auch angesteckt haben. Ja, und das ist ja meine Angst. Das meine Angst geht einmal um meine Frau und dann um das Kind auch. Mhm. Ja, es geht um euch alle jetzt. Also Rüdiger, du musst zum Arzt gehen. Du musst das Testergebnis überprüfen lassen. Ja. Je nachdem, was rauskommt, wenn du Glück hast, vielleicht erübrigt sich ein Gespräch, aber wenn es wieder positiv ist, musst du mit deiner Frau reden. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Du hast jetzt, du hast dich da jetzt so reingeritten, jetzt musst du da auch weitergehen und durchgehen. Ja, bloß wie gesagt, ich hoffe, dass sie mich nicht verlässt. Ich hoffe das für dich auch. Ich hoffe es auch für dich. Aber indem du jetzt weiter nur alles verschweigst und so, das ist keine Lösung. Es ist wirklich keine Lösung. Ich bin fest davon überzeugt. Ich bin nicht immer dafür, dass man immer alles sagen muss. Wenn du jetzt einmal fremdgegangen wärst und nicht das passiert wäre, dann würde ich sagen, komm, schwamm drüber, sag's ihr nicht. Und das ist ja auch nicht nur meine Frau, sondern die Familie, Bekanntenkreis in meiner Firma, ich weiß gar nicht, wie die alle reagieren würden. Gut, du musst es ja nicht gleich rausposaunen und durch die Straßen laufen mit dem Schild auf dem Kopf, ich bin positiv. Das muss ja nicht sein. Es geht jetzt erstmal um eure Familie, um deine Frau und dein oder euer zu erwartendes Kind. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Na gut, dann weiß ich. Dann werde ich zum Arzt gehen und mich testen lassen. Aber was ist denn, wenn das Ergebnis jetzt negativ ist? Dann ist das ja 50-50, oder wie? Also wenn das jetzt ordentlich richtig nochmal getestet wird und es dann wirklich negativ ist, dann ist es negativ. Und dann in dem Fall würde ich auch sagen, schwamm über die ganze Sache und sagst deiner Frau natürlich nicht, dass du fremdgegangen bist. Weil sie ist ja schwanger, was willst du da unnötig sie verletzen und unglücklich machen? Ja, eben. Ich hatte das, wie gesagt, auch vergessen, weil es ein halbes Jahr her ist. Ja. Da habe ich ja keine Sekunde darüber nachgedacht. Ich habe die Frau vergessen, ich habe nicht mal meine Telefonnummer, wo ich sie erreichen kann. Geh bitte so schnell wie möglich zum Arzt. Okay? Gut. Okay. Von Herzen alles Gute, Rüdiger. Ja, danke. Ich melde mich nochmal, falls irgendwas war. Ja, bitte. Würde ich mich sehr freuen, ja. Alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Unser Thema Geheimnisse. 0800 5678 111 und jetzt will uns auch ein Geheimnis erzählen. Jessica, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jessica. Ja, Domian, also ich selber habe kein Geheimnis, aber ich habe heute festgestellt, dass mein Mann ein sehr heftiges Geheimnis hat. Du bist ja auf die Schliche gekommen. Ja, durch einen ganz dummen Zufall. Und zwar, ich habe heute Morgen die Post reingeholt und unter anderem war da auch seine Handyrechnung. Und es ist ganz komisch, normalerweise ist es seine Rechnung und ich bin da auch nie rangegangen. Nur mich hat der Teufel geritten und ich habe die Handyrechnung aufgemacht. Mhm. Ja, und da stand dann unter anderem auch Anrufe ins Ausland. Aha. Man muss dazu sagen, mein Männer ist auch Ausländer und dementsprechend habe ich gedacht, naja gut, ne, dann hat er irgendjemand aus seiner Family angerufen. Also noch gar nicht so verdächtig? Nee, ich meine, komisch war es schon, weil normalerweise kriege ich von solchen Sachen dann auch mit. Mhm. Dementsprechend habe ich dann auch nochmal geguckt und die Nummern waren mir halt auch unbekannt. Mhm. Und da mein Mann Nachtschicht hat, habe ich ihn erstmal ausschlafen lassen und hab dann gesagt, du, die Rechnung liegt auf dem Tisch, kannst du dir ja mal angucken. Mhm. Ja, und daraufhin hat er sich die Rechnung angeguckt und als ich wieder ins Zimmer reinkam, ich bin halt kurz rausgegangen, da war die Rechnung weg. So, und dann habe ich ihn nur gefragt, sag mal, wie sieht denn das aus, da waren irgendwelche Rufnummern ins Ausland. Mhm. Waren die Nummern eigentlich auch aufgelistet? Die sind richtig aufgelistet. Dann, hättest du schon sehen können, ob es das Ausland ist, woher dein Mann kommt? Oder ob es eine andere Vorwahl ist? Ja, sagen wir es mal so, ich wusste es nicht im Kopf, nur es waren auch verschiedene ausländische Nummern, also nicht nur von einem Land. Und dementsprechend, Jetzt hat er die Rechnung verschwinden lassen. Ja, genau. Und daraufhin habe ich ihn nochmal angesprochen, was das denn gewesen ist. Und da hat er mir also keine Antwort drauf gegeben. Da habe ich gesagt, dann hast du ein Geheimnis vor mir. Mhm. Was steckt dahinter? Belügst du mich in irgendeiner Weise? Und da kam von ihm, also er wüsste von gar nichts. Und damit war das Thema abgehakt. Weißt du, was es ist? Ich weiß, was es ist. Was ist es? Ja, Ja, und zwar, also die ganze Geschichte ging noch weiter. Ich habe bei der Telekom dann angerufen und habe, also wie gesagt, nach diesen Nummern, nach diesen Vorwahlen gefragt. Und dann kam einmal raus die niederländischen Antillen und als nächstes die Salomonen. Ich ahne schon, das ist eine Telefonsexnummer. Ja, korrekt, aber da habe ich noch was anderes gedacht. Mein Mann arbeitet beim Flughafen und da habe ich gedacht, da steckt eine Stewardess hinter. Man muss dazu sagen, wir haben eine Tochter, die ist 7 Monate alt und irgendwie muss ich sagen, in letzter Zeit ist es auch im Bett also absolut überhaupt nichts gelaufen, wo ich auch relativ frustriert war. Also Jessica, wir verkürzen das jetzt mal. Die Stewardess hängt nicht dahinter, irgendeine, sondern es sind wirklich Telefon. Ich habe da angerufen. Du hast angerufen. Wie hoch war denn eigentlich die Handyrechnung? Also die war über 279 Mark. Ich hätte jetzt noch mehr erwartet. Ja, das ein Glück nicht, aber ich muss dazu sagen, dass ich früher selber auf Telefonsexnummern gearbeitet habe. Ach so, dann bist du eine Fachfrau. Und diesen Weg kennengelernt habe. Ach so, das ist ja schräg. Und jetzt geht er dir fremd, mehr oder weniger über solche Nummern. Hast du ihn gleich dann zur Rede gestellt? Sagen wir es mal so, er ist heute Abend zur Arbeit gewesen. Dementsprechend steht das mir morgen früh noch bevor. Nur es ist auch so, es gibt ja auch normale Talkline-Nummern. Und deswegen habe ich gedacht, so jetzt rufst du da mal an und bist mal ein bisschen leise und hörst dir die ganze Sache mal an. Und es sind halt richtig diese Hardcore-Nummern. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das für mich eine sehr massive Enttäuschung auch war. Ich meine, man kann über alles reden. Ich denke, Wie lange seid ihr denn eigentlich schon zusammen und verheiratet? Also verheiratet sind wir jetzt 1,5 Jahre. Und wie lief es denn bisher so sexmäßig mit und bei euch gut? Am Anfang lief es sehr gut, nur seitdem wir unsere Tochter haben, ist halt also die Luft relativ rausgeblieben. Und die sind ein paar Monate alt, sagst du, ne? Wie bitte? Die ist ein paar Monate alt, die Tochter. Die ist 7 Monate alt. Aber es ist ja schon fast eine Ironie des Schicksals. Du warst früher selbst Telefonsexanbieterin und er war dein Kunde. Ja, sozusagen. Und ihr habt euch dann darüber kennengelernt, was ja eigentlich ungewöhnlich ist, weil die Profifrauen machen das ja eigentlich nicht. Nein, ich meine, damals ist es so gewesen, dass wir halt auch eine Auflage hatten, dass wir das überhaupt nicht hätten machen dürfen. Nur es ist wirklich ein Mann gewesen, wir haben kein Telefonsex gehabt, wir haben uns ganz normal unterhalten und wir haben uns halt dann also wochenlang erst überhaupt telefonisch unterhalten, bevor dann überhaupt was gekommen ist. Hattet ihr denn überhaupt mal damals Telefonsex? Sex? Nein. Nie? Also der erste Sex ist dann wirklich real passiert zwischen euch beiden? Ja. Das ist einfach auch die hammerharte Sache, dass er halt auch mitbekommen hat, dass ich durch diese ganze Telefonsex-Sache unheimliche Probleme auch habe. Einfach dadurch, dass viele Sachen auch waren, die nicht ganz okay waren und wo ich auch sagen muss, mit manchen Männern wird ganz schön viel Schindluder getrieben. Und also du hast Probleme deshalb, ich muss fragen, was mir nicht so ganz klar ist, Probleme deshalb, weil du mit gewissen Kunden etwas tun musstest, was dir widerstrebt hat. Nein, das nicht unbedingt, sondern ich bin an einen Verein geraten, wo also die Männer mehr oder weniger 24 Stunden auf der Leitung waren und man die Männer dazu anhalten sollte, sogar schlafen zu gehen. Und das war für mich eine Sache. Also richtiger Betrug letztendlich. Ja. Wie ist das jetzt, Jessica? Er hat es getan. Ist das für dich genauso ein Fremdgehen, als wenn er sich real mit einer Frau getroffen hat, oder ist es doch schon eine Nummer weniger schlimm? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein ganz massiver Vertrauensbruch, zumal ich ihn direkt darauf angesprochen hätte, hätte er direkt gesagt, okay, da ist was, da hätte man über alles reden können, aber ich sehe es einfach auch so, er lästert über Kollegen, die auf der Venus sind, um sich da nackte Frauen anzugucken. Und er macht es selbst quasi, in seiner Art und Weise. Sozusagen, und der Hammer ich habe auch nochmal nachgeguckt, wann das genau war, und in der Zeit hatte er Urlaub und ich habe drüben seelenruhig in meinem Bett geschlafen und er hat sich hier wahrscheinlich einen von der Beine geschüttelt und das ist für mich das Allerwiderwärtigste. So. Jetzt musst du morgen mit ihm reden und das wird ein hartes Gespräch werden. Das wird ein sehr hartes Gespräch. Was prognostizierst du? Was meinst du, wie es ausgeht? Ich schätze mal, er steigt total auf Stur. Ich war heute schon am Überlegen, ob ich mir meine Klane schnappen soll und einfach hier von Lande ziehen soll. Nee, du musst erst mit ihm reden. Ja, das denke ich. Also ihr habt ja gerade frisch ein Kind bekommen und da kann man nicht einfach weglaufen. Nein, nur... Vielleicht appelliere doch auch bei ihm nochmal an die Verantwortung dem Kind gegenüber und jetzt der jungen Familie. Ja. Vielleicht würdest du es ja auch verzeihen, wenn er entsprechend jetzt reagiert. Ist es so? Es kommt drauf an, nur ich sag mal so, ich kenne meinen Mann ganz gut in solchen Situationen. Er fühlt sich sicherlich in die Enge getrieben dadurch, dass ich einfach auch so frech war und die Nummern angerufen habe. Gut, aber nun ist es passiert und es ist ja auch gut so, dass es rausgekommen ist. Ich denke schon, denn es ist halt so, ich habe halt auch gemerkt, dass irgendwie was in letzter Zeit nicht stimmt und es hat mir wahnsinnig wehgetan. Er hat mich damit wahnsinnig verletzt und das ist natürlich noch eine größere Verletzung jetzt. Wann wird das sein? Wann wirst du morgen mit ihm reden? Wie viel Uhr? Der kommt so circa zwischen 6 und 7 Uhr morgens nach Hause und ich glaube auch nicht, dass ich bis dahin irgendwie schlafen kann. Ich bin hier am Zittern und weiß also überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es ist wirklich eine Sache, ich bin selber am Überlegen, ob ich durch diese ganzen Geschehnisse, die waren früher, ob ich mich da in eine psychologische Behandlung begeben soll. Und das weiß er ganz genau. Und also, ich drücke dir jetzt erstmal für morgen die Daumen. Dass sich das vielleicht doch irgendwie einrenkt. Ich würde es mir wünschen für eure Familie. Nun hast du gerade so einen Hinweis gesagt, dass da schon es heftige Nachwirkungen gibt aus deiner Zeit als Telefonsexanbieterin und dass, dass du den einen oder anderen Knacks auch weg hast. Ja. Ich würde dir gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Wäre das okay? Ja, das wäre sicherlich gut. Heide heißt sie heute Nacht. Ja. Du legst bitte auf, Heide ruft dich an. Jo. Alles Gute. Ja. Danke, Domian. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Ich gucke auf die Uhr, 1.31 Uhr und 31 Sekunden. Eine schöne Zeit für eine ganz kleine Pause. Kurze unsere Pause immer mehr. Merkt ihr das? Eine halbe Minute war es jetzt nur 1.32 Uhr und 12 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Geheimnisse. Ich möchte mit euch über eure Geheimnisse reden oder vielleicht auch über die Geheimnisse eurer Partner, die ihr so mitbekommen habt oder von denen ihr vielleicht eine Vermutung habt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Gibt es in eurem Leben etwas absolut Geheimes, was niemand weiß, wovon niemand eine Ahnung hat und ihr vielleicht heute Abend, heute Nacht Lust habt, mit mir darüber zu reden? Wenn dem so ist, dann ruft mich an. Jetzt hat angerufen Susanne. Und Susanne ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Abend. Mein Name ist Susanne. Ja. Und ja, ich führe eine Beziehung, die ist jetzt schon 4 Jahre lang, mit allen Höhen und Tiefen, wie es also, sag ich jetzt mal, in einer Beziehung ist. Und wir waren nochmal auseinander, sind wieder zusammengekommen. Und aber diese Beziehung ist nicht geheim? Die ist praktisch, ja, offiziell. Und ich habe ein Geheimnis, in dem ich seit knapp 4 Monaten eine zweite Beziehung habe und das ist mein Geheimnis. Ich traue mich nicht, meinen Freunden das zu erzählen, weil sie das... Seit 4 Monaten? Ja. Ein Mann? Ja. Ja. Und ich denke mal, dass es für meine Freunde ziemlich schockierend wäre, weil... Erstmal wäre es, glaube ich, schockierend für deinen Freund, ne? Das auch. Reden wir erstmal über deinen Freund, als dann über deine Freunde, oder? Ja. Es ist halt, ich hab's niemandem gesagt und ich spiele dieses Doppelspiel jetzt schon seit knapp 4 Monaten. Ja. Und irgendwo wünsche ich mir jetzt, sage ich jetzt mal, nur einen Partner und wo ich mich voll und ganz widmen kann. Und wieso, Susanne, lass mich fragen, wieso kam es da überhaupt zu, dass du dich vor 4 Monaten in einen anderen Mann auch verliebt hast? Ja, es ist halt so, dass ich mich von dem anderen ziemlich vernachlässigt gefühlt habe in diesen 4 Jahren. Also in der letzten Zeit. Und er war eher, wie soll ich sagen, ich war immer für ihn da. Dann war es nicht dieses Geben und Nehmen, sondern er hat von mir ziemlich viel bekommen und ich habe nichts von ihm. Verstehe, also es ist eine grundsätzliche Unzufriedenheit und daraus resultieren dann oft ja auch solche Seitensprunggeschichten, genau. Die ja nun schon kein Seitensprung mehr ist. Du hast einen anderen Mann kennengelernt. Genau. Warum trennst du dich nicht von deinem Haupt, Lover, mit dem du 4 Jahre zusammen bist. Ja, das ist halt so, dass dadurch, dass wir Höhen und Tiefen durchgemacht haben und das bringt einen, also das ist so ein Bann, was einen zusammenhält. Mhm. Und ich habe, das war im August, September ungefähr war, habe ich Schluss gemacht. Mhm. Und er hat dann gekämpft, er hat mir Briefe geschrieben, mich angerufen und ich habe mich nicht von ihm, sag ich jetzt mal, weich kriegen lassen. Und wir waren ja schon mal getrennt, vier Monate. Du hast dich nicht weich kriegen lassen von ihm? Nein. Aber du bist immer noch wieder zusammen, du bist doch wieder mit ihm zusammen. Ich bin jetzt wieder mit ihm zusammen. Er hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Er hat also mir gesagt, dass er mich liebt und dass er in dieser Zeit, wo ich also Schluss gemacht habe, gesehen hat, dass ich für ihn bin. Und das hat dich dann doch weich geklopft, oder wie? Ja. Ja. Aber du willst ihn nicht heiraten? Ich habe eigentlich jetzt Ja gesagt. Oh. Und er sagte zu mir, ich habe gesagt, ja, wann würden wir denn dann heiraten? Mhm. Und hat er gesagt, ja, über den Zeitpunkt habe ich noch nicht gesprochen oder... Okay, Moment. Jetzt da habe ich so das Gefühl, er hat jetzt alle Register gezogen und hat sich gedacht, naja, jetzt versuche ich es mit dem Heiratsantrag, um sie dann wieder zurückzukriegen. So, und du bist ja auch darauf angesprungen. Ne? Das Wort heiraten scheint ja irgendwie ein besonderer Zauber zu sein. Da kann man über alle Missstände hinweg gucken. Ja. Du hast sogar noch Ja gesagt, ja. Was ich nicht verstehe, nachdem was du vorher erzählt hast. Mhm. Und hast nebenher einen anderen Freund. Ja. Was bietet oder was ist das Tolle an dem neuen Freund? Das Tolle an dem neuen Freund ist die Aufmerksamkeit, die er mir gibt. Mhm. Wie läuft's im Bett? Gut. Gut, besser als auch bei dem alten Freund? Anders. Also ich kann jetzt nicht sagen, bei beiden, also es ist unterschiedlich gut. Also da würde ich jetzt... So, jetzt muss geklärt werden, wo das Herz am meisten hinschlägt bei Susanne. Ja, also ich habe, für mich ist es so, vielleicht hört sich das theatralisch an, aber... Sag's einfach. Für mich ist es so, ich habe so das Gefühl, ich muss jetzt mich entscheiden. So eine Entscheidung fürs Leben, für welchen Mann und ja, das ist nicht theatralisch, das ist, glaube ich, einfach richtig, das jetzt zu sagen, dass du dich entscheiden musst. Und es ist halt so, dass ich mit dem ich jetzt schon fast 4 Jahre zusammen bin, was mich halt unzufrieden macht, ist diese Versprechung von Zusammenziehen, von Verbindlichkeiten, sage ich jetzt. Na gut, aber hast du dann darüber nicht schon viel mit ihm geredet, dass du eine Kritik geäußert hast? Ja, und er hat dann gesagt, ja, das machen wir, und hat sich bis jetzt nichts getan, und jetzt sagt er ja, ja, und jetzt gucken wir in der Zeitung mal nach einer Wohnung. Dann erzähl ihm mal ganz einfach, dass du seit 4 Monaten einen anderen Freund hast. Was meinst du, wie anders er draufkommen wird? Entweder schmeißt er die Brocken hin, oder er bemüht sich wirklich unglaublich, dass er das ernst nimmt, was du bisher so kritisiert hast. Mhm. Also du meinst, ich soll nicht das Geheimnis nicht weiter für mich behalten? Nein. Warum nicht? Eindeutig nein. Nein, weil es keine Perspektive hat. Aha. Wie soll das gehen? Du wurstest weiter mit deinem älteren Freund herum. Mhm. Man peilt eventuell sogar eine Heirat an und die Lügenverstrickung wird immer größer. Und du hast nebenher deinen anderen Freund. Weiß der übrigens von dem Nein. Alten? Ach, der weiß auch nicht mal davon. Nein. Susanne, was machst du? Ich weiß. Dir steht doch das Wasser bald bis zum Hals. Du hast doch nur noch ein schlechtes Gewissen irgendwann. Das auf jeden Fall. Also langsam. Ich war eigentlich jetzt davon, dass ich mich verspreche. Ja, ich war eigentlich jetzt davon ausgegangen, dass das zumindest der Neue von dem Alten weiß. Aber wenn der es auch nicht mehr weiß, dann musst du doch in dein Leben eine Klärung bringen, ein klares Verhältnis. Ja. Es ist einfach, dieser Heiratsantrag bringt mich total... Susanne, noch einen Satz. Lass dich von diesem mystischen Zauber der Heirat nicht so blenden. Mhm. Wenn das bisher nicht gut geklappt hat, wird das auch nicht automatisch durch eine Heirat besser klappen bei euch. Da verändert sich doch im Prinzip überhaupt gar nichts. Ja. Da muss viel anderes vorweg passieren. Dass ihr eure Beziehung klärt, dass er dich ernst nimmt, dass ihr redet miteinander. Reden, reden, reden. Aber dafür musst du aber erstmal eine Position finden. Wen oder was will ich? Mhm. Und dann musst du halt, entweder musst du dich von ihm trennen, von dem Neuen, und dich ganz auf deinen Alten konzentrieren. Wenn du es nicht kannst, dann gieß ihm wenigstens reinen Wein ein. Dann ist es gleichberechtigt und werden sich die Kräfte schon irgendwie einen Weg bahnen. Jetzt, wenn ich jetzt meiner alten Beziehung, sage ich jetzt mal, ja. sage, hör zu, ich muss dir was gestehen, ich habe ein Geheimnis, ich muss es loswerden, ich habe seit knapp 4 Monaten eine andere Beziehung am Laufen, dann wird er doch, sag ich mal, Männer haben ja einen gewissen Stolz, wird er mich doch dann verlassen, wird er sagen, toll, danke, das war's. Vielleicht, vielleicht, aber auch vielleicht auch nicht. Das kommt darauf an, wie du das verkaufst und wie du das erklärst und welchen Wert du der neuen Beziehung auch zumisst in der Art und Weise, wie du es ihm dann vorträgst. Ich denke mir, wenn ich es ihm dann sage, ist dann irgendwo doch ein Riss in dieser alten Beziehung drin. Vielleicht, vielleicht. Aber das ist dann aber auch das passiert dann alles auf ehrlicher Basis. Und dann ist es dann auch so, da muss man sich vielleicht auch damit abfinden. Aber du bist es aber auch deinem neuen Freund schuldig, dass du da auch die Wahrheit sagst. Ja. So, Susanne, jetzt wurst du dich da mal wieder raus. Damit muss ich dich leider alleine lassen jetzt. Ja, okay, aber vielen Dank. Ich komme jetzt so ein bisschen weiter. Ich muss halt überlegen, wie ich jetzt da weiterkomme. Ja. Und ich muss jetzt... Und dafür wünsche ich dir einfach viel Glück. Ja. Und ein gutes Händchen. Gut, vielen Dank, Domi. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, tschüss. Frank, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Auch ein Geheimnis. Ja. Ein großes Geheimnis. Ja. Magst du es mir erzählen? Ja, sicher. Dann leg los. Okay. Ja. Pass auf, Domian. Ich habe sehr guten Sex mit meiner Freundin. Ja. Und ich habe immer eine Unterhose an. Wie bitte? Du hast immer deine Unterhose an? Ja, und zwar deswegen. Beim Sex hast du immer deine Unterhose an? Ja. Wenn ihr guten Sex miteinander habt? Ja. Wo kommt er denn dann raus? Ja, ich tue... diese Unterhose halt richtig runterziehen. Ach so. Also, ja. Bist du in den Oberschenkel so runter? Ja, so. Und zwar, dass ich hinten noch Platz habe. Dass du hinten noch Platz hast? Ja, und zwar, das ist mein Geheimnis. Dass du hinten noch Platz hast? Am Po Platz hast? Ja. Warum willst du da Platz haben? Warum? Ja. Weil beim Orgasmus, ja, da kommt es mir hinten raus. Wieder kommt es hinten raus? Dann ja, da muss ich halt einfach... Du musst dann quasi auf die Toilette gehen. Ja, genau. Und es kommt so pünktlich zum Orgasmus hinten raus halt. Und das merkt deine Freundin nicht? Natürlich nicht. Na, natürlich ist es gut. Das riecht doch. Ja, aber ich bin ja dann immer derjenige, der schnell aufs Klo rennt. Also die Unterhose fängt das quasi auf? Ja, klar. Ist es viel? Ja, es kommt immer drauf an. Also manchmal gut und manchmal eben nicht so gut. Also ist das ein organischer Reflex, dass quasi dein Schließmuskel sich öffnet in dem Moment, wo du einen Orgasmus hast? Ja, genau. Aber frag deine Freundin, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre? Und wundert die sich nicht, dass du immer mit der Unterhose mit ihr schläfst? Ja, ich habe ihr gesagt, dass ich das... erotisch finde, wenn die Unterhose unterhalb der Hoden rutscht. Aber du musst doch dann schlagartig, nachdem du einen Orgasmus hattest, aufstehen und rausrennen. Ja. Und dann hast du aber diesen dicken Haufen da in der Hose. Ja. Und das sieht man nicht? Ja. Und das schlaft ihr immer im Dunkeln miteinander? Meistens, ja. Ach so. So, aber dennoch glaube ich, wenn man auch ganz schnell aufsteht, gibt es doch entwickelt sich doch sehr schnell ein Geruch. Ja, das versuche ich ja zu verhindern. Und dann, wenn es nicht so ist, dann sage ich immer, Entschuldigung, ich habe gepupst oder so. Ach so. Das kannst du ja gar nicht verhindern. In dem Moment, wo es raus ist, riecht es. Das ist doch völlig normal. Ja, das ist ganz klar, aber das ist halt das, was sie bisher noch nicht gemerkt hat. Das ist dein großes Geheimnis. Ja, war das, mein Geheimnis vor ihr. Vor ihr. War das denn immer schon so, wenn du einen Orgasmus hast, dass sich der Schließmuskel öffnet? Oder erst hat das mit dieser Frau was zu tun? Nein, also ich bin mit der Frau schon lang zusammen, aber das hat erst seit ungefähr 5,5 Monaten was zu tun. Ach so, so frisch ist das. Ich dachte, das wäre schon eine lange... Nee. Wie erklärst du dir das denn? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja äußerst sonderbar. Ja. Das heißt also... Du schläfst mit deiner Freundin auch, das habe ich dich gerade gefragt und hast mir nicht präzise geantwortet. Auch erst seit 5,5 Monaten nur mit dieser heruntergezogenen Unterhose. Vorher war es normal. Ja, genau. Und das irritiert Sie nicht, dass Sie nach zweieinhalb Jahren fängst du plötzlich an mit der Unterhose? Na, ich sag halt ganz einfach, dass das für mich erotisch ist. So wie du es gerade erklärt hast, ja. Und ja. Das nimmt sie so hin. Ja. Wie fühlst du dich denn dabei? Also SCH halt. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wieso hast du noch nie einen Arzt aufgesucht? Ich gehe davon aus, dass du es nicht getan hast, sonst hättest du es mir erzählt. Ja, genau. Habe ich nicht, nee. Meinst du, dass das damit zusammenhängt? Ja, ich würde auf jeden Fall mal zu einem Urologen zuerst mal gehen. Ja. Und wenn der nicht weiter weiß, vielleicht hat der eine andere Idee, dass vielleicht ein Proktologe hinzugezogen werden würde. Ich weiß es nicht. Aber es scheint ja eine psychosomatisch zumindest verzwickte Ursächlichkeit zu haben. Ja, meinst du wirklich, dass das irgendwie medizinisch zusammenhängt? Ich würde auf jeden Fall mit einem Arzt darüber reden. Ja. Auf jeden Fall, weil was wäre, wenn deine Freundin das mal mitbekommt? Hast du Angst, dass... Ja, wie? Natürlich habe ich Angst davor. Mhm, Weil wenn sie das mitbekommt, dann weiß ich nicht, dann wird sie das nächste Mal sagen, schlafen wir ohne Unterhose und dann plötzlich kommt es ins Bett oder so. Mhm. Das wäre natürlich ewig peinlich für mich. Mhm. Und du hast Sorge, dass sie sich so ekelt vor dir und... Nicht vor mir, sondern vor dem, was halt rauskommt. Na gut, aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, klar. Also ich würde dir wirklich dringend raten, ganz schnell zu einem Arzt mal zu gehen. Und wenn es keinen organischen Zusammenhang gibt, dann wäre der nächste Schritt vielleicht zu einem Therapeuten zu gehen. Irgendwas stimmt da ja nun nicht. Ja, das ist ganz klar. Ich habe sowas noch nie gehört. Ich mache auch Gedanken drüber. Ich habe sowas noch nie gehört und habe auch gar keine Idee, außer der Idee, wirklich schnell zu einem Mediziner zu gehen. Ja. Mach das mal, Frank. Halt mich mal auf dem Laufenden, wenn du vielleicht eine Behandlung gemacht hast und es vielleicht wieder besser geht. Würde mich interessieren. Würde ich dich anrufen. Sehr gerne, ja. Alles klar. Alles Gute. Jo, danke, ciao. Auf Wiederhören. Was es alles gibt. Holger, 25 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Bekannte, 21 Jahre, heißt Tanja, und einen Bekannten, 23 Jahre, heißt Thorsten. Mhm. Und ich habe mit beiden ein Verhältnis seit ungefähr einem Jahr. Und beide wissen nichts voneinander? Also die wissen nicht, dass du mit beiden jeweils ein Verhältnis hast? Richtig. Kennen die sich denn? Sie wissen, dass wir uns untereinander kennen. Wir haben viel unternommen. Also die beiden kennen sich auch gut? Ja, ja. Mhm. Und mit ihm arbeite ich jetzt seit fast einem Jahr zusammen, beruflich, und wir kennen uns aber schon länger. Ja. Und sie wissen voneinander im Prinzip nichts, dass jeder mit jedem ein Verhältnis hat im Prinzip. Du hast jetzt seit einem Jahr ein Verhältnis mit dem Mann, mit Thorsten. Jawohl. Und seit ungefähr auch einem Jahr ein Verhältnis mit Tanja, sagst du, heißt das Mädel? Richtig. Mhm. Und Thorsten weiß nicht, dass du ein Verhältnis mit Tanja hast, und Tanja weiß nicht, dass du ein Verhältnis mit Thorsten hast. Richtig. Ist das Verhältnis mit dem Thorsten auch so ein ganz geheimes Verhältnis, was auch sonst niemand weiß? Ja, so wie mit ihr. So wie mit ihr. Jawohl. Ist Thorsten auch ein bisexueller Mann oder eher ein schwuler Mann? Eher bisexuell. Eher bisexuell. Das heißt, er... geht da auch nicht öffentlich wahrscheinlich so mit um, dass er diesbezüglich Gelüste hat. Richtig. Ein Jahr zwei Beziehungen nebeneinander zu laufen haben. Wie kriegst du das im Alltag so geregelt? Die Wochenenden, man trifft sich abends, man muss telefonieren. Wie machst du das? Wie macht man das? Ist eigentlich relativ einfach. In Anführungszeichen, ja. Thorsten sehe ich während der Arbeit. Ich arbeite mit ihm zusammen, allein. Mhm. Ich arbeite ja im Fahrdienst, im medizinischen Fahrdienst. Mhm. Und ja, da hat man diverse Pausen und man ist im Prinzip alleine. Man kann da schmusen, miteinander reden. Ihr schmust also während der Arbeitszeit? Ja. Habt ihr auch Sex während der Arbeitszeit? Nee, das nicht. Das nicht, dafür fehlt die Zeit und auch irgendwo der Platz, wo man ungestört wäre. Verstehe. Also mit Thorsten bist du sehr viel zusammen und das ist verständlich, dann da könnt ihr schon mal viel Zeit teilen miteinander. Ja. So, aber nun ist der Abend da. Und will Thorsten dann nicht auch mit dir irgendwie vielleicht was unternehmen oder? Ja, meistens läuft es so, dass ja, er sagt dann zu ihr, er muss arbeiten oder so. Mhm. Und ja, in der Zeit kommt er dann bei mir vorbei. Mhm. Oder sie arbeitet im Krankenhaus. Also du wohnst alleine, ne? Ich wohne alleine. So, und die Frage gerade war von mir, hat Thorsten nicht dann auch Lust, abends mit dir zusammen zu sein? Und was sagst du ihm dann, wenn du dann mit Tanja wiederum zusammen bist? Was sagst du an Thorsten? Das kriegt man eigentlich so auf die Reihe irgendwie. Ich sag dann, ich habe schon was vor oder ich bin unterwegs und... So, und Tanja. Jetzt kommen wir zu Tanja. Tanja will doch gerne auch mit dir samstags was unternehmen oder wenn Feiertage sind oder so. Wie kriegst du das denn wieder geregelt, Thorsten gegenüber? Das regeln die im Prinzip die zwei unter sich. Ohne dass sie es im Grunde wissen. Also ach, durch ihre Jobs und ihre Dienste oder so? Genau. Ach so, sie ist Krankenschwester, warst du? Ja. Ja, gut, dann hat sie auch Schichtdienst und das. Schichtdienst, ja. Wochenende, Nacht und so weiter. Warum hast du mit beiden Menschen eine derartig intime und innige Beziehung? Ja, ich wurde dreimal von einer Frau schwer enttäuscht. Mhm. Und ja, und dann hat sich irgendwie die Beziehung zum Thorsten aufgebaut. Er hat das Gleiche durchgemacht und... Ist das seine erste ist das seine erste Beziehung zu einem Mann, jetzt zu Thorsten? Dein erster Kontakt auch zu einem... Thorsten war der erste, aber nicht der einzigste. Mhm. Also es gab noch drei andere. Die neben jetzt auch in diesem Jahr, mit denen du irgendwas hattest, Männern? Ja. Ach so. Die hatten alle ungefähr das gleiche Problem. Schwere Enttäuschung durch Frauen. Also du bist, es wird ja immer komplizierter, jetzt bist du auch noch Thorsten fremdgegangen in diesem Jahr. Nee, er hat's gewusst. Ach, hat's gewusst. Er war auch bei beiden dabei. Ach so, ihr habt eine schwule oder eine Männergruppensexorgie gefeiert. Bist du denn der Tanja treu geblieben in dem Jahr? Also frauenmäßig, meine ich. Also gab's auch andere Frauen? Jein, also geflirtet ja, aber... Aber weiß ja nicht so genau. Beziehungsmäßig, nein. Liebst du denn beide? Ja. Sogar gleich irgendwie. Findest du es sexuell mit beiden auch gleichartig gut und geil und innig und leidenschaftlich? Auf ihre Art und Weise ja. Denkst du, wenn du mit Tanja Sex hast, denkst du dann an Thorsten und umgekehrt? Nee, das tue ich jetzt nicht. Also du bist ganz bei Tanja, wenn Tanja angesagt ist und ganz bei Thorsten, wenn Thorsten angesagt ist. Richtig. Klingt ja interessant, aber kompliziert. Ja, ist es auch. Hast du nicht Angst, dass das vielleicht irgendwie mal in eurer Stadt oder ich weiß nicht, wo du wohnst, im Dorf, im Ort, dann irgendwie mal doch auffällt? Das ist irgendwo auch ein bisschen der Vorteil. Ich wohne da, wo ich arbeite, circa 30 Minuten davon entfernt. Also ich muss zwei Landkreise weiterfahren ins Geschäft und der Thorsten ein Landkreis weiter. Achso, also es ist also ein bisschen... Direkt in der Ortschaft, wo wir im Grunde beide arbeiten. Aber irgendwann fährt jemand vorbei, während du mit Thorsten im Auto schmust. Aus dem Umkreis vielleicht von Tanja und dann ist es raus. Ich meine, es gibt die verrücktesten Zufälle, ne? Ja, also bis jetzt hat man Glück. Ich weiß auch noch, ich wüsste nicht, wie ich reagiere in so einem Fall. Ja. Oder also meine Frage ist jetzt auch, wie du denkst, wie das so weitergehen soll. Willst du das auf jeden Fall noch so weiterlaufen lassen, oder? Einerseits ja, andererseits nein. Also irgendwo, es ist derzeit gerade ein schönes Leben, aber irgendwo sehe ich im Hinterkopf, es ist nichts für die Ewigkeit. Hat denn der Thorsten, dein Freund Thorsten, auch noch eine Frauenbeziehung? Nee, also er bleibt auch rein nur bei Tanja. Moment. Jetzt, wie... Er hat mit Tanja auch eine Beziehung? Ja. Jetzt also verstehe Thorsten ich und Tanja das. Sind ein Paar. Ah, Holger, das habe ich ganz nicht verstanden gerade. Ja. Habt ihr das verstanden draußen? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe jetzt Bananen auf den Ohren. Die beiden sind ein Paar, auch ein Paar. Ich bin ein Paar seit 4 Jahren. So. Ach du lieber Himmel. Ich kam vor einem Jahr ungefähr dazwischen. Jetzt verstehe ich das erst. Ich meine, jetzt ist es ja irgendwie alles noch ganz anders. Vielleicht könntet ihr es doch ganz offen leben sogar. Was für eine tolle Sache, eine richtige Dreierbeziehung, eine Liebe zu dritt. Nee, von ihr weiß ich, dass sie was hat gegen Männerbeziehungen. Ja, aber gut, wenn sie dabei ist. Also sie hat gegen Schwule was, oder wie? Ja, sogar sehr auch. Ja, soll sie also sich nicht so haben. Soll sie sich nicht so haben. Ich meine, das ist leichter gesagt als getan. Ist mir schon das ist... Jetzt, ich muss mir ganz neu wieder umdenken, nachdem ich das jetzt verstanden habe. Das ist ja völlig, völlig schräg. Die beiden sind ein Paar. Seit 4 Jahren. Und du bist dabei. Ja. Und sie ahnt überhaupt gar nichts. Richtig. Dass ihr beiden Jungs auch zusammen seid. Ja, und er weiß auch nicht, dass du mit ihr was hast. Das ist ja wirklich völlig verrückt. Das ist ja wie ein Film, Mensch. Ja, ein schlechter Film, sage ich. Wer wäre er denn vielleicht dafür zu haben, für so eine Dreierkonstellation, ganz offen gelebt? Oder wäre er eifersüchtig? Ich denke mal, er wäre eifersüchtig. Mhm. Wäre ich so eifersüchtig, wenn ich mal nach einer anderen Frau oder auch nach einem anderen Kerl gucke. Also da reagiert er gleich eifersüchtig. Wohnen die beiden zusammen? Nee, wohnen nicht zusammen. Macht ihr denn auch schon mal zu dritt was gemeinsam? Eher selten. Also wenn, dann sind noch mehrere Arbeitskollegen und Kollegen dabei. Weil das stelle ich mir für dich dann auch sehr kompliziert vor, ne? Und für ihn auch. Es ist auch schwer. Also für alle ist es kompliziert, ne? Ja. Mann. Also sie will nicht zeigen, dass sie fremd geht und er auch nicht. Mhm. Und ich muss mich dann auch zurückhalten, dass beide nichts voneinander machen. Was macht ihr bloß? Du kommst aus Süddeutschland, das höre ich so im Akzent. Ja. Woher, aus welcher Gegend? Aus dem Badischen oder? Kreis Tübingen. Wie seid ihr da bloß drauf, ihr da unten? Aus dem Kreis Tübingen. Sodom und Gomorra ist das ja. Ach nö, würde ich nicht sagen. Naja, also. Freie Erziehung. Naja. Freie Kultur. Also, ich sag's nochmal, ich fände es ja wirklich spektakulär toll, wenn ihr so eine richtig gut funktionierende Dreierbeziehung hättet. Das fände ich ganz toll. Das ist so selten. Ich habe es schon ein paar Mal hier in der Sendung gehört, aber es ist wirklich sehr selten. So richtig, dass alle drei sich lieb haben und es funktioniert. Ja, ich habe es also auch schon ein paar Mal bei dir gehört, aber irgendwie, es würde nicht klappen bei uns. Mhm. Also, allein von ihrer Seite her schon. Mhm. Also, ich will das jetzt gar nicht weiter kommentieren, das ist jetzt euer Ding da und du wirst irgendwann oder es wird sich irgendwann auflösen, wenn der Druck zu groß ist vielleicht oder die Unzufriedenheit oder, aber immerhin hält es schon ein Jahr so, ne? Ja, also es überrascht mich auch. Du bist aber, noch als letzte Frage, du bist aber nicht eifersüchtig bei der Vorstellung, dass Tanja und Thorsten auch miteinander Sex haben. Nö, ich bin sogar eher neugierig. Du wärst da schon gerne bei. Ja. Ja. Ja, Holger. Vielleicht sollten wir irgendwann nochmal miteinander reden. Ja, vielleicht melde ich mich nochmal. Also Holger Tübingen und diese Geschichte, die ist mir jetzt habe ich es dann wirklich auch verstanden und die ist mir sehr präsent, glaub's mir. Ja. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Und mach weiter so. Ja, auch. Tschüss. Tanja, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Tanja. Hallo. Ich bin's. Ja, hallo, ja. Hallo Domian. Erzähl mir von deinem Geheimnis. Mein Geheimnis ist, dass mein Vater glaubt, dass ich seine Tochter bin. Der Vater glaubt, dass du seine Tochter bist? Ja, aber ich bin es nicht. Also er hat mich nicht gezeugt. Woher weißt du das? Das hat mir meine Mutter gesagt, als ich 16 war. Und da habe ich auch meinen biologischen Vater kennengelernt. Und warum glaubt dein Vater, dass du... Ja, also meine Mutter war mit ihm zusammen und hatte eine Affäre. Mhm. Da wurde ich gezeugt und hat sich dann aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, meinen Vater zu heiraten, der mich aufgezogen hat. Ah ja, also hat deine Mutter auch ein großes Geheimnis damals gehabt und jetzt ist das euer gemeinsames Geheimnis. Richtig. Warum, oder wollt ihr es deinem Vater nie sagen? Momentan nicht, nein. Warum also wir nicht? Haben oft darüber geredet, aber... Also es ist ihm sehr wichtig, Familie und solche Sachen, und das würde ihn sehr schwer treffen. Mhm. Hat das für dich etwas verändert, als du erfahren hast, das ist gar nicht mein leiblicher Vater? Ja, weil ich habe da mit ihm noch zusammengelebt und...